Viertens, Inflation, Deflation. Inflation. Weil die Sprache das Material ist, mit dem wir denken, kann das Denken nur dann klar sein, wenn auch die Begriffe klar definiert sind. Deshalb sei hier die Definition der Inflation wiederholt, wie sie die alten Ökonomen benutzten. Inflation nennt man die Vermehrung der Geldmenge. Inflatio, Aufblähung. Die Folge dieser Aufblähung, nämlich steigende Güterpreise, nannten die frühen Ökonomen Teuerung oder Preisinflation. Dass man heute steigende Preise Inflation nennt, ist eine sprachliche Verluderung, die von der Ursache der Preisinflation ablenkt und wohl auch ablenken soll. Die Preisinflation folgt der Inflation erfahrungsgemäß und in normalen Zeiten mit einer Verzögerung von rund einem Jahr. Obwohl viele der Mainstream-Ökonomen, Mainstream, Hauptströme oder herrschende Meinung, unbegreiflicherweise behaupten, es bestehe zwischen Geldmengenzuwachs und Teuerung seit einigen Jahren kaum noch eine Verbindung, beträgt die Korrelation zwischen den beiden Größen gemäß sorgfältig erstellter statistischer Analysen fast exakt 1:1. Zum Beispiel die Studie des IFW vom Frühjahr 2007. Das heißt, einer Geldmengenvermehrung von beispielsweise 10% folgt im Abstand von rund einem Jahr eine Erhöhung des Preisniveaus von 10%. Dabei erhöhen sich natürlich nicht alle Preise gleichmäßig um 10%. Einige Güter- oder Dienstleistungspreise können sogar sinken oder um ein Vielfaches des Durchschnitts steigen. Aber im statistischen Durchschnitt ergibt sich in der beobachteten Realität ein annähernder Gleichschritt. In Hyperinflationszeiten verändert sich jedoch die Korrelation zwischen Geldmenge und Preisniveau dramatisch. Betrachten wir die deutsche Hyperinflation der 20er Jahre. Von 1914 bis 1918, Erster Weltkrieg, war die Geldmenge im Deutschen Reich um 340% gestiegen, während die Preise nur um 139% zulegten. Auch von November 1918 bis Juli 1919 hinkten die Preise den Geldmengen hinterher. Von August 1919 bis Februar 1920 holten die Preise dann auf und kletterten um 185%, die Geldmenge nur um 33%. Von August 1921 bis Juli 1922 explodierten die Preise um 635%, während die Geldmenge um 149% stieg. In der ersten Phase stiegen also die Geldmengen schneller als die Preise. In der zweiten Phase war es umgekehrt. Schon Henry Hazlitt hatte mit Blick auf die große Depression der 30er Jahre festgestellt, dass die Preise in den frühen Phasen der Inflation weniger stark als die Geldmengen steigen, weil die Leute noch an stabile Kaufkraft glauben. Diese Erwartungen ändern sich jedoch, sobald die Preisinflation über einen bestimmten Punkt hinausgeht. Dann fällt der Geldwert schneller, als die Geldmengen steigen. Hazlitt führte das Bild vom Hund an, der seinem Schwanz nachjagt, und das ist der Weg in die Hyperinflation. Der Grund, weshalb die meisten heutigen Ökonomen auf die wirre Idee kommen, es gebe keinen Zusammenhang mehr zwischen Geldmengenaufblähung und Teuerung, ist wohl bei dem Phänomen zu suchen, dass die chinesischen Exporte und ganz generell die Globalisierung in den letzten 16 Jahren für starken Preisdruck gesorgt haben. Die Geldfluten ergossen sich statt in die Gütermärkte, in die Märkte für Vermögensgüter, Asset-Inflation. Beides, die versteckte Preisinflation, also nicht Sinken der Preise, obwohl sie scharf hätten fallen müssen, auf der Güterseite und die offene Preisinflation bei den Vermögenswerten ist offenbar den Mainstream-Ökonomen nicht aufgefallen. Ein verhängnisvolles Versagen, denn auch eine verdeckte Preisinflation verzerrt die Marktstrukturen und eine Asset-Inflation nährt sich selber. Wenn zum Beispiel die Immobilienpreise steigen, können höhere Hypotheken eingetragen werden. Mit diesem Schuldengeld können Aktien erworben werden und diese können bei steigenden Preisen wiederum beliehen werden, um damit Hedgefonds zu kaufen und so weiter. So steigen die Scheinvermögen parallel zu den Schulden ins Uferlose, bis das Kettenbriefsystem irgendwann reißt. Auch derzeit wird die grassierende Preisinflation nicht erkannt, weil Inflation oft fälschlicherweise als steigende Preise definiert wird und weil die meisten Güterpreise aktuell nicht oder nicht merklich steigen, wird auf Ruhe an der Teuerungsfront geschlossen. In Wirklichkeit müssten die meisten Preise aufgrund der geplatzten Vermögensblasen scharf sinken. Dass sie das nicht tun, siehe die Parallele zu den 1920er Jahren, lässt nur einen Schluss zu, nämlich, dass die Preisinflation inzwischen versteckt grassiert und zwar in erheblichem Ausmaß. Seltsamerweise betrachten fast alle Leute die Preisinflation als eine Art Naturereignis wie das Wetter. Kaum jemand weiß oder glaubt, dass sie gemacht und gewollt ist. Auch wird ihr Ausmaß, mit Ausnahme von Hyperinflationszeiten, fast immer unterschätzt. Als die D-Mark, die angebliche Stabilitätsweltmeisterin unter den Währungen, vom Euro beerdigt wurde, betrug ihre Kaufkraft nur noch 5% des ursprünglichen Wertes bei ihrer Einführung 1949. Und wie sich diese Kaufkraft beim Euro seit seiner Einführung vor 10 Jahren entwickelt hat, kann jede Hausfrau bei ihren Einkäufen feststellen. Wäre sie gleich geblieben, müssten alle Waren die Hälfte des früheren D-Mark-Preises kosten. Denn die Umstellung erfolgte ja im Verhältnis von fast genau 2:1. In Wirklichkeit sind die meisten Europreise inzwischen höher als die damaligen D-Mark-Preise, was bedeutet, dass seither eine Preisinflation von mehr als 100% eingetreten ist. Somit lag die durchschnittliche Jahresrate der Preisinflation nicht bei den offiziell verkündeten Ziffern zwischen 1 und 2%, sondern bei 10 und mehr%. Wie überall, so werden auch in den USA die staatsoffiziellen Zahlen exorbitant gefälscht. Allein schon, wenn man die offiziellen Berechnungsmethoden der Vor-Clinton-Ära anwenden würde, käme man für die Zeit von 2001 bis 2009 zu Indizes für die Preisinflation, die um 2 bis 4 Prozentpunkte über den jetzt ermittelten liegen. An der grandiosen Ignoranz des Publikums haben auch die Medien ihren Anteil. Ein Beispiel von unzähligen. Als sich die Preisinflation in Simbabwe im August 2008 der Rate von 8000% näherte, streute eine der großen Medienagenturen die Nachricht, Ursache sei eine seit 9 Jahren andauernde Rezession, durch die sich Nahrung, Benzin und Importe immer weiter verteuerten. Kein Wort davon, dass das Monster Mugabe die Notenpresse Tag und Nacht laufen ließ und seine fleißigsten Wohlstandsschaffer, die weißen Farmer, von ihrem Land vertrieben hatte. Tja, das Wetter und die Rezession. Die Armut kommt eben für viele Intelligenzler noch immer von der Poverte. Das ist Fritz Reuters Spottausdruck für Poverté, französisch für Armut. Bei den anderen Papierwährungen schritt die Entwertung meistens noch schneller voran. In den USA zum Beispiel lag die Kaufkraft des Dollars von 1976 nur 5 Jahre später, also 1981, gerade noch bei 63 Cent. Und der entwertete Dollar von 1990 war Mitte 2006, also kaum 16 Jahre später, wiederum nur noch 64 Cent wert. Der Dollar von 1913, Gründung des Fed, hat heute nur noch eine armselige Kaufkraft von 4 Cent. Und das, obwohl viele Preise dramatisch gesunken sind. In den letzten 10 Jahren haben sich beispielsweise Telefondienste, Computer und deren Software um 40-65% verbilligt. Der aufmerksame Beobachter kann feststellen, dass da, wo der freie Markt wirken konnte, viele Preise gesunken sind, während sie in jenen Sektoren massiv gestiegen sind, in denen der Staat am meisten eingreift. Zum Beispiel in den massiv regulierten Systemen Medical Care und Bildung. Man vergleiche das einmal mit der Kaufkraftentwicklung des Goldgeldes in Großbritannien. Dort waren die Verbraucherpreise zu Beginn des Zweiten Weltkrieges niedriger als 139 Jahre vorher im Jahre 1800. Und zwischen 1210 und 1940, also 730 Jahre lang, waren sie mit durchschnittlichen Jahresraten von weniger als 0,4% gestiegen. Trotz zwischenzeitlichem Kriegwüten und Welteroberungsabenteuern der Herrschenden garantierten eben die relativ freien Märkte diese Stabilität, weil das Geldangebot stabil blieb, was beim Goldgeld gewährleistet war. In den letzten 100 Jahren hätten die Güterpreise eigentlich rapide sinken müssen, weil das Produktivitätswachstum der westlichen Länder seit der industriellen Revolution gewaltig war. Sogar die wenigen Statistiker, die sich um unverfälschte Zahlen bemühen, liegen also mit ihren Berechnungen der Preisinflation der letzten 50 bis 100 Jahre weit neben der Realität, weil sie das potenzielle Sinken der Preise bei einem Regime echten Geldes ausblenden. Preisinflation kann nämlich auch dann herrschen, wenn die Güterpreise gleich bleiben oder sogar sinken. Dann nämlich, wenn die Preise ohne planwirtschaftliche Geldmengenvermehrung gesunken oder stärker gesunken wären. In den Preisniveau-Statistiken wird das potenzielle Sinken der Preise ausgeblendet. Um aber den wahren Gesamteffekt der expansionistischen Geldpolitik auf die Preise abzuschätzen, müssen wir auch dieses potenzielle Sinken mit ins Kalkül ziehen, das eingetreten wäre, wenn es die zentralplanerische Geldpolitik nicht gegeben hätte. Der Gesamteffekt der Geldpolitik auf das Preisniveau setzt sich zusammen aus dem Anstieg des Preisniveaus aufgrund der Geldmengenvermehrung plus dem potenziellen Sinken des Preisniveaus, das ohne expansive Geldpolitik eingetreten wäre. Der Ökonomieprofessor Mark Bradley schätzt, dass der Konsumpreisindex der USA, der 2005 bei 195,3 stand, nur 5,8 angezeigt hätte, wenn das Geldangebot seit 1959 unverändert geblieben wäre. 2005 waren also nach Bradleys Schätzung die Konsumgüterpreise 34 Mal höher, als sie es ohne monetäre Expansion gewesen wären. Ein Hamburger hätte dann im Jahr 2005 statt 4 Dollar nur 12 Cent gekostet und ein 20.000 Dollar Auto nur 600 Dollar. Wohlstand und Reichtum bestehen eben nicht aus Bergen von Geld, sonst wäre jeder bettelarme Einwohner von Simbabwe mit seinen Milliarden und Billionen Scheinen ein reicher Mann, sondern aus dem, was man sich mit dem Geld kaufen kann, also aus den Gütermengen, die mit dem aus Ersparnissen erstellten Kapitalstock eines Landes erzeugt worden sind, im Verhältnis zum vorhandenen Geld, die Kaufkraft. Deshalb lautet auch die korrekte Definition der Inflation: Inflation ist der Anstieg des Angebots an Geld und Kredit relativ zum verfügbaren Angebot an Gütern und Diensten. Der Anstieg der Güterpreise ist nur die Folge eben dieses Umstandes. Seit Generationen überlebt penetrant die Kostendrucktheorie der Inflation. Eine Chimäre. Diese Theorie wurde schon um 1870 widerlegt. Die Ökonomen Menger, Walras und Jevons kamen unabhängig voneinander zu dem Ergebnis, Preisinflation ist immer von der Nachfrage induziert, speziell von der Geldnachfrage und keinesfalls von steigenden Kosten der Produzenten. Sei es denn, die Kostensteigerungen seien selber wiederum inflationsgetrieben. Der brillante amerikanische Ökonom Gary North hat dafür das richtige Bild gefunden, indem er schrieb: In einer Volkswirtschaft mit Fiat Money steigen die Preise aus demselben Grund, aus dem sie bei einer Versteigerung steigen, bei der Falschgeldhersteller mitsteigern. Fakt ist, dass die Zentralbanken inflationieren, indem sie jeweils die monetäre Basis als Grundlage liefern, auf der die Geschäftsbanken alsdann ihre Fiat Money Darlehen ausdehnen. Preisinflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen, wurde auch der Vater des Monetarismus Milton Friedman nicht müde zu wiederholen. Falsch ist auch die Theorie, Preisinflation sei eine Begleiterscheinung des Wirtschaftswachstums. Das Gegenteil trifft zu. Ein Mehr an Gütern bedeutet in aller Regel niedrigere Preise je Gut. Auch die Sprüche von höheren Öl- und Benzinpreisen als Teuerungstreiber sind falsch. Wenn die Bürger mehr für Öl und Benzin ausgeben müssen, reduzieren sie ihre Ausgaben für andere Güter, mit der Folge, dass deren Preise sinken. Das sogenannte Preisniveau, Summe aller Güterpreise, steigt nicht, wenn ein Gut oder einige Güter aus nicht inflationären Gründen, zum Beispiel wegen steigender Nachfrage, teurer werden. Jedenfalls kann das Preisniveau ohne Ausweitung der Geldmenge nicht steigen. Genauso wenig wie der Wasserpegel in einer Badewanne steigen kann, wenn man kein neues Wasser zugießt. Was die Preise insgesamt nach oben treibt, ist stets die monetäre Inflation, die Steigerung des Geldangebots durch Gelddrucken und Ausweitung der Kreditmenge. Auch die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die wiederum die Preisinflation beschleunigen kann, ist selber ein Kind der Preisinflation. Das Geld wird bei merklicher und fortgesetzter Teuerung schneller ausgegeben und dann auch vom Empfänger rascher zu Käufen genutzt. Relativ neu ist die Erkenntnis, dass die Umlaufgeschwindigkeit im Ausnahmefall auch bei steigenden Geldmengen sinken kann. Dann nämlich, wenn es zu massiven Vermögensverlusten in einer Krise kommt. Der sinkende Wert ihrer Anlagen und die ausfallenden Löhne lassen die Leute weniger ausgeben, trotz unaufhörlicher Geldproduktion der Zentralbank. Wenn jedoch der Prozess des Zerfalls der Scheinvermögen sein Ende findet, wird die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes wieder steigen und dann auf den Boden der erzeugten gewaltigen Geldmengen beschleunigte Preisinflation bewirken. Fälschlicherweise werden oft auch Unternehmer und Konzerne, kurz die Kapitalisten und der Kapitalismus, für anziehende Preise verantwortlich gemacht. Viele Politiker nähren dieses Fehlurteil. Ein Unsinn ohnegleichen. Jedenfalls solange der Wettbewerb funktioniert und nicht politisch behindert wird. Oft handelt es sich bei der falschen Sünden-Schuldenbock Benennung um ein Täuschungsmanöver, das von den eigentlichen Schuldigen, dem Fiat Money und den Zentralbanken, ablenken soll. Um die bereits vorgestellte Definition der Inflation in etwas anderer Form zu wiederholen: Inflation ist der Anstieg des Angebots an Geld und Kredit relativ zum verfügbaren Angebot an Gütern und Diensten, was in der Folge zu einem allgemeinen Anstieg der Güterpreise führt. Die einzige Ursache der Preisinflation ist die Geldmengenvermehrung durch die Notenbanken und die kreditgebenden Geschäftsbanken. Nichts sonst. Und diese Geldmengenvermehrung ist politisch initiiert. Inflation ist ein betrügerischer Vorgang. Der Betrug beginnt bereits mit der Installierung eines Fiat-Money-Systems selber, weil es sich dabei um Falschgeld handelt. Wenn in Zeiten der Gold- und Silberwährung Geldfälscher ihr Vermögen auf Kosten anderer vermehren wollten, mischten sie den Gold- und Silbermünzen weniger edle Metalle bei. Das war Geldfälschung und Betrug. Wenn Regierungen Fiat Money einführen, das beliebig vermehrt werden kann, um damit auf Stimmenfang zu gehen und den Staatsapparat auszudehnen, dann steigert das, wie beim Metallfälscher, den Reichtum der Fälscher und vermindert den Wert des Geldes aller anderen Bezieher und Eigentümer von Geld. Räuberische Gewinner hier und schuldlose Verlierer dort. Und das ist genau dasselbe wie im ersten Fall, nämlich Geldfälschung und Betrug. Die dem ungedeckten Papiergeld systemimmanente Inflation und Teuerung bewirkt auch eine Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich. Die zur Geldvermehrung betriebene Niedrigzinspolitik verbilligt den Kapitaleinsatz gegenüber dem Faktor Arbeit und lässt die Vermögensgüterpreise steigen, während Geringverdiener und Rentner sich dem Kaufkraftverlust weniger entziehen können. Das ist, so Professor Thorsten Polleit, freiheitszerstörend, weil es der Marktwirtschaft angelastet wird, obwohl es sich um eine Verletzung ihrer Regeln handelt. Ungerechte Umverteilung findet bei Inflation auch auf anderem Wege statt. Diejenigen, die zuerst Zugang zum neuen Geld haben, zum Beispiel die Empfänger staatlicher Mehr- und Neuausgaben, gewinnen, weil sich die Warenpreise erst zeitverzögert erhöhen, die Frühbezieher des neuen Geldes also auf noch unveränderte Preise treffen. Alle späteren Bezieher des neuen Geldes verlieren, besonders die Rentner und Festeinkommensbezieher, weil die Preise im Laufe der Zeit immer mehr steigen. Insgesamt aber verlieren alle Leute, weil das ständig expandierende Geldangebot gigantische Blasen erzeugt, deren unvermeidliches Platzen Vermögenswerte und Ersparnisse zerstört, zusätzlich zur Entwertung durch permanenten Kaufkraftverlust sowie zu Arbeitslosigkeit und weit verbreitetem Elend führt. Hinzu kommt die sogenannte kalte Progression der Einkommensteuer. Die nominell steigenden Einkommen geraten in eine höhere Progressionsstufe, obwohl deren realer Wert nicht oder weniger gestiegen ist als das Nominaleinkommen. 1958 wurde in Deutschland der Spitzensteuersatz beim 20,8-fachen des Durchschnittsbruttoeinkommens eines Arbeiters erhoben, damals 2700 Euro im Jahr. 1983 wurde der Spitzensteuersatz bereits beim 3,9-fachen erreicht, damals 16.776 Euro im Jahr. Und 2007 beim nur noch 1,9-fachen des Durchschnittsbruttoeinkommens eines Arbeiters, 27.156 Euro im Jahr. Ein weiteres Übel des Geldwertschwundes entsteht durch die unverdiente Entlastung der Schuldner und die ebenso ungerechtfertigten Verluste der Forderungswerte der Gläubiger. Von den finanziellen Folgen der Inflation ist die schlimmste jedoch der letztendlich unvermeidliche Totalruin der Währung, der in Staatsbankrott und Währungsreform mündet und damit in den Verlust aller Geldvermögen der Bürger. Inflation und sporadische Währungsreform sind unter der Domäne des Fiat Money systematische Entschuldungsmethoden des Staates und somit geradezu systemimmanent, also im System angelegt. Als noch weit verhängnisvoller aber als die finanziellen Lasten und Qualen erweisen sich andere Begleiterscheinungen des monetären Niedergangs, nämlich der zunehmende Zerfall der moralischen und gesellschaftlichen Ordnung, der oft in Chaos und Revolution mündet und schließlich in politischem Totalitarismus. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Beispielen dafür. Schon beim Untergang des Römischen Reiches spielten die wechselseitig miteinander verbundenen Phänomene Militarisierung, Inflation und Überbesteuerung die Hauptrolle. Man lese Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire. Inflation ist immer ein sicheres Zeichen für den Niedergang einer Zivilisation. Dass Ostrom, Byzanz, seinen sterbenden Vorgänger Westrom um 1000 Jahre überlebte, hatte seinen Grund darin, dass Ostrom die einzige Gesellschaft war, die 1000 Jahre lang eine Goldwährung hatte. Auch die Französische Revolution, die alles andere als glorreich war, siehe Edmund Burke, war vor dem Hintergrund von Inflation und Staatsbankrott ausgebrochen. Nur weil der König pleite war, rief er die Generalstände ein, deren Ballhausschwur die Revolution einleitete. Auch in der deutschen Geschichte ist das Verhängnis der nationalsozialistischen Diktatur nicht ohne die vorausgegangene Hyperinflation und Währungsreform denkbar. Sie hatte den Mittelstand als stabilisierende Gesellschaftsschicht verarmen lassen und ihn damit verbittert und radikalisiert. Das hat wesentlich zur Ablehnung und zum Zusammenbruch der Weimarer Republik beigetragen. Die große Weltwirtschaftskrise, die ihrerseits wieder ein Kind der massiven Inflationierung durch die amerikanische Zentralbank war, hat mit ihren arbeitslosen Heeren den übrigen revolutionären Dampf geliefert, der zum Aufstieg des NSDAP-Regimes führte. Stefan Zweig hat in seiner Biografie geschrieben, nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Preisinflation bedeutet eben nicht nur Kaufkraftverlust der Währung, sondern sie erodiert auch den Charakter der Menschen. Der Brite Theodore Dalrymple hat sinngemäß geschrieben, Inflation unterminiert nicht nur die traditionellen bürgerlichen Tugenden, sondern macht sie lächerlich und verkehrt sie sogar in ihr Gegenteil. Klugheit, Vernunft und Vorsicht werden zu Unvernunft. Sparsamkeit wird Leichtsinn, Mäßigkeit wird Dummheit. Nüchternheit wird zu Antriebslosigkeit. Bescheidenheit wird zu mangelndem Ehrgeiz, Selbstkontrolle zu Betrug des inneren Selbst. Geduld wird zu mangelnder Vorausschau, Festigkeit zu Inflexibilität. Alles, was Weisheit war, wird zu Dummheit. Und die Umstände zwingen fast jeden, bei dem Veitstanz mitzumachen. Nur den Empfängern von staatlich garantierten Einkommen, Bürokraten, öffentlichen Bediensteten und Funktionären mit mehr oder weniger explizit gegen Inflation indexierten Bezügen geht es finanziell gut. Aber ihre Zahl wächst und ihre Abhängigkeit vom Staat nimmt zu. Auch das unterminiert den Charakter. Inflation ist nicht nur ein monetäres Phänomen, sie hat auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesinnung der Menschen. In der aktuellen Krise, die sich alsbald zur größeren Depression ausweiten wird, größer als die große Depression der 30er Jahre und die ihren Ursprung in den vorausgegangenen und laufenden inflationären Aufblähungen mit Ozeanen aus Papier und Kreditgeld hat, wird sich wiederum erweisen, dass die Bürger den Glauben an die Marktwirtschaft verlieren und immer mehr den sozialistischen und freiheitsfeindlichen Sirenenklängen von Neid- und Hasspredigern auf den Leim gehen. Die politische Scharlatanerie wird umso mehr Anklang finden, als der Geldwertzerfall wiederum den Mittelstand ausrotten wird. Chaos, Aufstände, explodierende Kriminalität und möglicherweise sogar Bürgerkrieg werden sich einstellen und politischen Totalitarismus heraufbeschwören. Wie der Albatros als Vorbote des Sturms, hat Ortega y Gasset geschrieben, so taucht der Mensch der Tat stets am Horizont auf, wenn eine neue Krise ausbricht. Wobei mit Mensch der Tat ein Diktator gemeint ist, der eine Zeit der Rebarbarisierung einleitet. Die weit überwiegende Mehrheit der Bürger versteht wenig oder nichts vom Wesen des Geld- und Finanzsystems. Sie werden mit zunehmender wirtschaftlicher Verelendung die Parolen der politischen Propagandisten von habgierigen Spekulanten und unersättlichen Managern glauben. Und sie werden dann ausgerechnet die Politiker unterstützen, die bei genauer Betrachtung für die Verelendung verantwortlich sind. Denn es ist die von der Politik erzeugte permanente Inflation und der aus ihr erwachsende Geldmengen induzierte Boom, die zum Fehlverhalten anreizen. Bei fast allen Leuten in allen Gesellschaftsschichten kann man dann Realitätsverlust, Anspruchsdenken, krassen Materialismus und Moralzerfall beobachten. Dass diejenigen am meisten die Bodenhaftung verlieren, die auch mit dem meisten Stoff des Booms zu tun haben, also mit den babylonischen Türmen aus Scheingeld und Scheinreichtum, also Schulden, liegt in der Natur der Sache. Üble Missstände zu erzeugen und dann anderen die Schuld zuzuweisen, ist geradezu das Wesen der Politik. Der amerikanische Ökonomieprofessor Gary Gullis nennt dieses Phänomen Greedy Bastard Economics, ins Deutsche mit politische Ökonomie der habgierigen Halunken zu übersetzen. Fast alle politökonomischen Maßnahmen sind dazu angetan, die Menschen gegeneinander aufzubringen. Wenn die Regierung zum Beispiel Mietpreisbindungen anordnet und die Vermieter deshalb Renovierungsarbeiten unterlassen, weil sich das Mietobjekt nicht mehr rentiert, dann kommt es zu Missstimmungen und Streit zwischen Vermietern und Mietern. Die Vermieter gelten als habgierige Halunken. Oder wenn die Arbeiter nicht wissen, dass der Arbeitgeberanteil bei den Lohnsteuern und Sozialabgaben eigentlich Lohnbestandteil ist und dass ihre wahren Löhne und somit auch die Lohnkosten fast doppelt so hoch sind wie die ausbezahlten Nettolöhne, dann geraten die Unternehmer in den Ruf, habgierige Schweine zu sein. In Wirklichkeit sind die politischen Figuren und Parteien, die solche Regeln erstellen, die habgierigen Schweine. Um des eigenen Machtgewinns willen locken sie die Stimmbürger mit vermeintlichen Wohltaten, welche sich zu deren Schaden entwickeln und von den angeblich Beglückten selber bezahlt werden müssen. Der böse Schein der Habgier und Gewinnsucht fällt aber auf diejenigen, welche die Gesetze in die Tat umsetzen müssen und vor ihren Mietern oder Arbeitern als die eigentlichen Abzocker dastehen. Dasselbe gilt für die mit Steuern und Abgaben belasteten Güterpreise, für Mindestlöhne, für Verbrauchssteuern und für so gut wie alle gesetzlichen Vorschriften, die in die Vertragsfreiheit der Marktteilnehmer eingreifen. Und was uns an dieser Stelle beschäftigt, es gilt auch für die Inflation. Obwohl von der politischen Kaste und ihrer Zentralbank verursacht und betrieben, werden die schlimmen Folgewirkungen, auch diejenigen unmoralischer Natur, von den wahren Verursachern, nämlich von den machtverliebten und pfründegierigen Politikern im politischen Propagandagetöse anderen angelastet, den angeblich gierigen Halunken in Unternehmerschaft und Management, bei den Reichen und Immobilienbesitzern, bei den Spekulanten und Vermögensverwaltern. Das bringt das Volk in Rage und bewirkt, dass die politischen Neid- und Hassparolen auf fruchtbaren Boden fallen. Es bringt die Menschen und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf und dient somit dem uralten Machtinstrument namens Teile und Herrsche. Leider werden die wenigsten Menschen jemals begreifen, wer bei diesem bösen Spiel die wahren Verursacher sind und wer die wirtschaftliche und finanzielle Misere letztlich in den machtpolitischen Reibach der Revolution und des Totalitarismus ummünzt. Obwohl der berühmteste aller Ökonomen, John Maynard Keynes oder Lord Keynes, den betrügerischen und gefährlichen Charakter der Inflation genau kannte, beruht einer der Pfeiler seiner Lehren darauf, diesen Betrugsmechanismus auch betrügerisch einzusetzen. Weil in einer schweren Krise eigentlich die Löhne sinken müssten, so Keynes, die Gewerkschaften aber ein solches Sinken verhindern würden, müsse man Inflation erzeugen. Denn bei anhaltender Teuerung würden die Löhne nicht rasch genug mitziehen. Das heißt, dass zwar die Nominallöhne nicht sinken, sehr wohl aber die Reallöhne, die Kaufkraft des Lohns und somit auch die echten Lohnkosten der Unternehmerschaft. Und das trage zur Wiedergesundung der Wirtschaft bei, indem es eine größere Arbeitslosigkeit verhindere. Der französische Ökonom Jacques Rueff hat schon früh die verheerenden Wirkungen des Keynes'schen Betrugssystems erkannt, die Löhne still und heimlich über Inflation zu senken, um vermeintlich die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Er nannte diese Vorgehensweise Lohnsenkung ohne Tränen. Das Märchen von der beschäftigungsfreundlichen Wirkung einer moderaten Inflation fand später als sogenannte Phillips-Kurve Eingang in den Kanon der Mainstream-Ökonomie. Der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek hat diese gefährliche und falsche Theorie 1972 mit seiner Schrift »A Tiger by the Tail« The Keynesian Legacy of Inflation schlüssig widerlegt. Aber erst in den Folgejahren, als entgegen der Keynes'schen Lehre Inflation und Arbeitslosigkeit zugleich auftraten, die sogenannte Stagflation, kamen einigen Ökonomen Zweifel an der Theorie. Keynes scheute sich also nicht, einen betrügerischen Trick zu empfehlen, obwohl er an anderer Stelle geschrieben hat, Lenin soll erklärt haben, dass der beste Weg zur Vernichtung des kapitalistischen Systems die Vernichtung der Währung sei. Durch fortgesetzte Inflation können Regierungen sich insgeheim und unbeachtet einen wesentlichen Teil des Vermögens ihrer Untertanen aneignen. Lenin hat recht. Es gibt kein feineres und kein sichereres Mittel, die bestehenden Grundlagen der Gesellschaft umzustürzen als die Vernichtung der Währung. Dieser Vorgang stellt alle geheimen Kräfte der Wirtschaftsgesetze in den Dienst der Zerstörung und zwar in einer Weise, die nicht einer unter Millionen richtig zu erkennen imstande ist. Doch steht die Einstellung der meisten Menschen der Keynes'schen Ungereimtheit in nichts nach. Obwohl zum Beispiel die Deutschen eine offene und eine verdeckte Hyperinflation sowie zwei Währungsreformen in einem Jahrhundert erlebt haben und obwohl ihnen die apokalyptischen Folgen der ersten großen Inflation noch in den Knochen stecken sollten, lieben sie die Inflation, jedenfalls ein wenig Inflation, genauso wie die Bewohner aller anderen Länder. Wie schon beim Fiat Money ausgeführt, so findet man fast ausschließlich Leute, die einer moderaten Preisinflation freundlich gesinnt sind. Für jedermann, inklusive der Politiker und Ökonomen natürlich, scheint sie das Leben, das Verdienen und Geschäfte machen irgendwie zu erleichtern. Für eine Weile kann dies auch stimmen, aber der schöne Schein rächt sich irgendwann bitter. Die Menschen müssen für eine lang anhaltende und sich schließlich fast immer beschleunigende Preisinflation einen hohen finanziellen, wirtschaftlichen und meist auch politischen Preis zahlen. Sie zahlen mit erheblichen Einbußen oder mit dem Verlust ihrer Vermögen, mit dem Verlust ihrer Ersparnisse und Altersvorsorge, mit dem Verlust ihrer Freiheit und Sicherheit, nicht selten sogar als höchsten Preis mit dem Verlust ihres Lebens. Deflation. Bei der Deflation findet dasselbe begriffliche Verwirrspiel statt wie beim Ausdruck Inflation. Deshalb eine Klärung vorweg. Deflation nennt der korrekte Ökonom das Schrumpfen der Geldmenge oder das Sinken des Geldangebots. Allgemein sinkende Preise sind nicht gleich Deflation, sondern eine Folgeerscheinung der Deflation. Das Sinken bestimmter Güterpreise kann natürlich auch andere Ursachen haben, wie abnehmende Nachfrage oder wachsendes Angebot bei den betreffenden Gütern und Diensten oder beides. Auch technischer Fortschritt in bestimmten Branchen kann zu niedrigeren Preisen bei deren Produkten führen. Aber ein auf breiter Front erfolgendes, rapides Sinken der Preise ist nur bei schrumpfender Geld- und Kreditgeldmenge möglich und oder bei sinkender Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, was ja auf dasselbe hinausläuft wie eine geringere Menge des umlaufenden Geldes. Deflation des Geldangebotes ist in einem Gold- und Silberstandard höchst unwahrscheinlich. Da das Schürfen der Edelmetalle Zeit und Geld kostet, kann das mit ihnen geprägte oder unterlegte Geld nicht rasch und nicht in unnatürlichen Mengen wachsen. Weil das Wachstum gering ist, kann auch eine eventuell eintretende Schrumpfung nicht gewaltige Dimensionen annehmen. Wenn Gold- und Silbermünzen die vorherrschende Geldart sind, bewirkt eine Steigerung der Güterproduktion ein tendenzielles Sinken der Preise. Mehr Güter und Dienste jagen dann dieselbe Geldmenge, was zu ständig leicht sinkenden Preisen führt. Normalerweise sorgen technische Neuerungen, mehr Kapitaleinsatz und bessere Organisation der Produktion sowie der Wettbewerb zwischen den Anbietern von Gütern und Diensten dafür, dass die Preise leicht, aber stetig fallen. Und niedrigere Preise bedeuten mehr Wohlstand, weil sich die Leute für ihr Geld mehr kaufen können. Diese Tendenz konnte man während der gesamten Zeit des Goldstandards, mit Ausnahme von Kriegen, beobachten. Preisdeflation stellt somit einen Mehrwert für alle und für jeden Einzelnen dar. Deflation als Kontraktion der Geldmenge ist jedoch keine gesellschaftliche Wohltat, weil eine schrumpfende Geldmenge zu Krisen führt. Echtes Geld erzeugt also die gute Form der Preisdeflation. Fiat Money oder Falschgeld birgt die ständige Gefahr der üblen Form der Deflation in sich. Siehe auch Gary North. Man beachte aber, dass eine ausgeprägte Form der Deflation nur dann auftreten kann, wenn zuvor gigantische inflationäre Übertreibungen stattgefunden haben. Und auch dann ist es mehr als fraglich, ob der krisenhafte Preiszerfall wirklich ein Übel ist, denn genau besehen stellt er die einzig mögliche Heilkur für die vorangegangenen krankhaften Auswüchse dar. Zentralbanken und Ökonomen warnen uns seit Jahren vor den Gefahren der Deflation. Zugleich freuen wir uns aber seit Jahren über alle Preise, die sinken. Wenn nicht wenigstens einige Güter im Preis gesunken wären, wäre es heute noch viel miserabler um die Kaufkraft unserer Währung und um unseren Lebensstandard bestellt. Der brillante amerikanische Ökonom Llewellyn H. Rockwell Jr. hat einmal die Frage gestellt, macht Deflation das Geschäftsleben schwieriger? Und er hat zugleich die Antwort gegeben, selbstverständlich. Die Händler können ihren Warenbestand nicht so lange halten. Den Gewinn zu wahren und Verluste zu vermeiden bedeutet schwieriger als bei ständigen Preissteigerungen endlose Innovation, strenge Kostenkontrolle und permanente Aufmerksamkeit bezüglich der Konkurrenz. Die Konsumenten erwarten mehr für ihren Dollar oder ihren Euro sowie einen besseren Service. Warum sollte man das bedauern? Eine Wirtschaft, in der Verschwendung auf ein Minimum beschränkt wird, die Leute gut bedient werden, der Konsument König ist, die Firmen mit hoher Effizienz und Innovationskraft arbeiten. Alles das ist gut. Deflation hat nie jemandem geschadet, außer denen, die für ihre Gewinne nicht hart arbeiten wollten. Und dazu gehören auf indirektem Wege auch die Politiker. Wenn die jeweils Herrschenden den Beziehern staatlicher Transferleistungen ständig die ausbezahlten Beträge kürzen müssten, weil deren Kaufkraft inzwischen gestiegen ist, würden die Wähler sie bei nächster Gelegenheit davonjagen. Außerdem gibt es viele Transferzahlungen, die nicht gekürzt werden können. So gibt es zum Beispiel bei der staatlichen Rente in den USA eine automatische Anpassung an die durch Preisinflation ausgelösten Steigerungen der Lebenshaltungskosten, aber keine legale Möglichkeit der Kürzung der Renten bei Preisdeflation. Der Staat müsste also bei sinkenden Preisen real immer mehr zahlen. Umgekehrt können die regierenden Funktionäre den Leuten bei steigendem Preisniveau unter großem Wohltätergetöse immer mehr auszahlen, obwohl es eigentlich gar keine Mehrleistungen sind, weil die Empfänger sich damit ja nicht mehr kaufen können. Auch deshalb fürchten Politiker sinkende Preise wie der Teufel das Weihwasser und lieben die permanente moderate Preisinflation. Der Glaube, sinkende Preise würden Deflation bedeuten und müssten gefürchtet und verhindert werden, ist eine schwere ökonomische Verirrung, die nicht nur von Laien geteilt wird, sondern leider auch von fast allen Ökonomen außerhalb der österreichischen Schule. Der Irrtum folgt aus der unsauberen oder falschen Definition von Deflation. Wie bereits gesagt, ist Deflation nicht gleich sinkende Preise, sondern heißt abnehmende Geldmenge und oder sinkendes Ausgabenvolumen. Fallende Preise sind nicht per se Deflation, sondern eine Folge der Deflation. Am klarsten hat diesen Zusammenhang der amerikanische Ökonom George Reisman dargestellt. Seine diesbezüglichen Ausführungen lauten, zum Teil wörtlich, zum Teil sinngemäß: Völlig unabhängig von Deflation können sinkende Preise auch die Folge einer Steigerung der Produktion und des Angebots an Gütern sein, also eines wesentlichen Elements des wirtschaftlichen Fortschritts und eines steigenden Lebensstandards. In diesem Fall gehen sinkende Preise nicht einher mit einem Rückgang der Verkaufserlöse oder der Gewinne der Unternehmen, auch nicht mit Schwierigkeiten bei der Schuldenbedienung oder mit zunehmenden Konkurszahlen. Alle diese Phänomene sind einzig und allein das Ergebnis von Deflation, Geldmengenschrumpfung, nicht von sinkenden Preisen. Sinkende Preise sind sogar so weit davon entfernt, Deflation zu sein, dass sie als Gegenmittel gegen Deflation betrachtet werden müssen. Sie sind es, die es einer von Deflation geplagten Volkswirtschaft ermöglichen, sich von dieser Deflation zu erholen und die Früchte des wirtschaftlichen Fortschritts zu ernten. Man überlege, ein Beispiel. Vor dem gegenwärtigen finanziellen Abschwung ging Bill einmal in der Woche in seinen örtlichen Supermarkt. Er konnte es sich leisten, $10 für 10 Flaschen Wasser zu je einem Dollar auszugeben. Jetzt, im Abschwung, kann sich Bill nur noch leisten, $5 für Wasser auszugeben. Bei welchem Preis könnte sich Bill trotzdem noch 10 Flaschen Wasser leisten? Antwort: Beim Preis von 50 Cent je Flasche. Sinkende Preise ermöglichen es also, bei geringerem Budget trotzdem so viel kaufen zu können wie vorher mit höherem Budget. Dieses erfreuliche Ergebnis tritt auch dann ein, wenn sinkende Preise nicht zu einem Mehrkauf des betreffenden Gutes führen. Nehmen wir an, Bill braucht in der Woche 4 Liter Milch. Wenn der Liter Milch statt 2 Dollar nur noch 1 Dollar kostet, braucht Bill dennoch nicht mehr als 4 Liter. Aber nun hat er 4 Dollar übrig für den Kauf anderer Güter, deren Kauf er sich bisher nicht leisten konnte. Dasselbe kann geschehen, wenn der Preis für Benzin oder Heizöl sinkt. Im krassen Gegensatz zu sinkenden Preisen ist Deflation ein Prozess der finanziellen Schrumpfung. In unserem gegenwärtigen Situation haben wir es mit einem Schrumpfen des Kredits und der kreditabhängigen Ausgaben zu tun. Sinkende Preise und auch sinkende Löhne, der Preis der Arbeit, sind das wesentlichste Mittel der Anpassung und der Überwindung dieser Deflation. George Reisman, ein Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, hat klar erkannt, dass die Begriffsverwirrung, die Verwechslung von sinkenden Preisen mit Deflation, gegenwärtig einer wirtschaftlichen Erholung aus der Weltkrise entgegensteht. Indem sie sinkende Preise, die ja richtig gesehen Folge und Heilmittel der Deflation sind, mit Deflation selber verwechseln, werden die Leute dazu verführt, die Lösung des Problems für das Problem per se zu halten, das es zu lösen gilt. Deshalb rufen sie nach Staatsintervention und nach Zentralbankaktivitäten, die das Sinken der Preise verhindern sollen, vor allem bei den Hauptpreisen und den Löhnen. In dem Maße aber, wie das der Politik und der Zentralbank gelingt, wird zugleich die wirtschaftliche Erholung verhindert und die Krise verschlimmert und verlängert. Es verhindert, dass die Leute bei deflationär verringertem Ausgabevolumen dennoch größere Mengen an Gütern und Diensten kaufen können, was sie ja bei niedrigeren Preisen könnten. Wer das Sinken der Preise verhindert, vermeidet also nicht die Deflation, sondern macht sie schlimmer. Es veranlasst die Leute, ihre Käufe sogar bei Dingen einzuschränken, die sie sich leisten könnten, weil sie nämlich damit rechnen, dass die Preise doch irgendwann noch sinken könnten, wenn sich die Situation verschlimmert. Wenn die Preise hingegen in hinreichendem Maß fallen könnten, würden die Konsumenten mehr ausgeben und somit die Erholung fördern. Die Preissenkungen, die sie erwartet haben, wären ja nun eingetreten. Die wirtschaftliche Erholung erfolgt, weil die Kaufkraft der geringeren Ausgabenbudgets gestiegen ist. Natürlich würde das alles nicht reibungslos erfolgen. Es gibt keinen schmerzlosen Weg aus der gegenwärtigen Weltkrise. Der einzige richtige Weg wäre, die Märkte frei wirken und somit Preise inklusive Löhne sinken zu lassen. Alles andere, vor allem die Milliarden-Bailouts des Staates und der Zentralbanken, verhindert zunächst das Sinken der Preise und damit in der Folge auch die Erholung. Und es schafft zugleich neue Ozeane aus Papiergeld und Kredit, die irgendwann den Prozess in eine Hyperinflation mit all ihren schrecklichen Begleiterscheinungen umschlagen lassen. Wenn Mainstream-Ökonomen von sinkenden Preisen hören, ziehen sie ein weiteres falsches Ass aus dem Ärmel. Bei fallenden Preisen, sagen sie, halten sich die Leute mit Käufen zurück, weil sie noch niedrigere Preise in der Zukunft erwarten. Das würde einen weiteren Preisverfall verursachen und die Spirale würde sich noch weiter nach unten drehen. Wie falsch dieses Argument ist, erkennt man bei einem Blick auf die Märkte für Computer, Hardware und Software. Diese verbessern sich ständig. Wie aber können die Computerhersteller und Softwareentwickler überleben, wenn die Konsumenten dauernd warten würden, bis ein besseres und schnelleres Modell auf den Markt kommt? Obwohl die Käufer sicher sind, dass sie bei weiterem Zuwarten bessere und billigere Geräte bekommen würden, kaufen sie trotzdem in gewissen Zeitabständen neue Ausrüstungen. Wenn dem nicht so wäre, würde ja niemand überhaupt jemals etwas kaufen. Wenn die Leute einen gewissen Sparbetrag beiseite legen wollen, dann können sie das umso eher und schneller, je mehr die Güterpreise sinken. Umso eher und schneller ist also das Bedürfnis nach Vorsorge erfüllt. Und umso eher geben die Leute das restliche Geld dann aus. Außerdem ist bei sehr vielen Gütern ein weiteres Hinausschieben der Anschaffung mit schweren Einbußen an Lebensqualität und Schaffenskraft oder beruflichem Fortkommen verbunden, sodass nur kurze Warteperioden in Kauf genommen werden. Es sollte den Ökonomen zu denken geben, dass auch diese vernünftigen Argumente nur bei Kollegen der österreichischen Schule zu finden sind. Wie man es auch dreht und wendet, fest steht, sinkende Preise oder Preisdeflation sind nicht Ursachen von Wirtschafts- und Finanzkrisen, sondern deren Folgen und zugleich deren Heilkur. Große Depression der 1930er Jahre. Die irrtümlichen und falschen Theorien über das Phänomen Deflation sind so alt wie die große Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Weil die damalige Depression von berühmten Ökonomen wie Keynes und Milton Friedman falsch gedeutet wurde, haben sich deren Fehlinterpretationen bis heute gehalten und werden von den meisten Ökonomen noch immer unkritisch übernommen. Der genialische Wissenschaftler Murray N. Rothbard hat mit den trügerischen Legenden über die Ursachen der großen Weltwirtschaftskrise bereits 1963 gründlich aufgeräumt. Da er aber ein Austrian war, ein Anhänger der österreichischen Schule der Nationalökonomie und weil diese Schule noch nie den Politikern und Modeökonomen nach dem Mund geredet hat, wurden seine Arbeiten außerhalb der Austrian Economics ignoriert. Aktuell verdient das Buch eines anderen amerikanischen und den Austrians nahestehenden Ökonomen Robert Murphy mit dem Titel The Political Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal höchste Aufmerksamkeit. Es stößt schon deshalb auf größeres Interesse, weil die österreichische Schule in den USA mit der Person des texanischen Kongressabgeordneten und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Ron Paul an Bekanntheitsgrad gewonnen hat. Ron Paul sorgt seit Monaten für Aufregung in der politischen Landschaft der USA, zuletzt mit seiner Initiative, das Federal Reserve System einer intensiven Rechenschaftsprüfung durch den Kongress zu unterziehen. In der aktuellen Krise sorgt auch sein Buch And the Fed schafft das Fed ab für Furore. Zu den Thesen von Robert Murphy. Er belegt, dass und wie der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt die Depression erst zur großen Depression gemacht hat. Prinzipiell gibt es drei konkurrierende Theorien zur Erklärung der verheerenden Depression jener Zeit. Erstens, die Keynesche, die sich auf einen Mangel an Gesamtnachfrage konzentriert. Zweitens, Milton Friedmans Monetarismus, der die Schwere der frühen Depressionsjahre auf eine drastische Reduzierung der Geldversorgung des Geldangebotes durch das Fed zurückgeführt hat, und drittens die Theorie der österreichischen Schule, die Murphy bevorzugt. Herbert Hoover, Präsident bei Ausbruch der Krise, verteidigte eine Version der keynesianischen Theorie, obwohl er diese damals noch nicht kennen konnte. Wenn die Löhne einbrechen, meinte Hoover, sei die Kaufkraft nicht mehr ausreichend, um für eine Wiederbelebung zu sorgen. Deshalb mahnte er die Unternehmer, die Löhne auf keinen Fall zu senken. Murphy entlarvt diesen Irrtum, indem er darlegt, dass Löhne nicht Ursache des Wohlstands sind, sondern Indikatoren des Wohlstands. Letztlich ist es egal, wie viel Papierscheine die Unternehmer ihren Arbeitern aushändigen. Wenn die Arbeiter die Güter und Dienste nicht zuerst physisch herstellen, wird nichts in den Lagerregalen stehen, was sie mit ihren Lohnschecks kaufen könnten. Man mag nun einwenden, ist nicht das Produktions- und Beschäftigungsniveau von der aggregierten Nachfrage bestimmt? Werden die Geschäftsleute ihre Güterproduktion nicht einschränken, wenn sie erwarten, dass sie in Zukunft bei sinkenden Löhnen weniger verkaufen können? Murphy benennt den diesem Einwand zugrunde liegenden Irrtum. Das Problem in einer Depression ist nicht, dass die Produktion generell zu niedrig wäre, sondern dass die Ressourcen nicht in ihre beste Verwendung geflossen sind und deshalb umgeschichtet werden müssen. Hoover hat also den keynesianischen Denkfehler vorweggenommen, indem er sich auf aggregierte monetäre Größen wie die Gesamtlohnsumme konzentrierte, hat er vollständig die Tatsache übersehen, dass die realen physischen Ressourcen neu arrangiert werden müssen, wenn die Ungleichgewichte in der Wirtschaft korrigiert werden sollen. Es war nicht so, dass die Unternehmen zu viel produzierten, sondern so, dass einige Sektoren zu viel produzierten, während andere Sektoren zu wenig produzierten. Zu viel oder zu wenig im Verhältnis zu den vorhandenen Ressourcen der Volkswirtschaft sowie zu viel oder zu wenig im Verhältnis zu den vorhandenen Fertigkeiten und Wünschen der Arbeiter und zu den Vorlieben der Konsumenten. Man muss den Blick auf die physischen Güter richten, nicht auf die monetäre Gesamtnachfrage. Die einzige Möglichkeit, die Lage zu verbessern, hätte darin bestanden, die Arbeiter und Ressourcen umzuschichten. Genauer, die Umschichtungsprozesse laufen zu lassen. Einige Unternehmen hätten schließen müssen, ihre Arbeiter freisetzen und die Rohmaterialien freigegeben, die sonst verbraucht worden wären. In einer echten Marktwirtschaft wäre das kein Problem gewesen. Natürlich wären mit solcher Freiheit notwendigerweise längere, letztlich aber vorübergehende Arbeitslosigkeit und zeitweilig ungenutzte Kapazitäten verbunden. Arbeiter und Ressourcen müssen ja erst eine neue Heimat suchen und finden. Aber keineswegs hätte sich die Depression dann zur großen Depression ausgeweitet und verlängert, sondern wäre nach relativ kurzer, schmerzlichen Anpassungsmühsalen ausgelaufen. Die monetaristische Sicht Milton Friedmans widerlegt Murphy ebenfalls, auch mit Blick auf den derzeitigen Fed-Chef Ben Bernanke, der bezüglich der Depressionsursachen Friedman-Anhänger ist. Murphy deckt die Fehlerhaftigkeit der oberflächlichen Mainstream-Analyse der Deflation auf. Nach dieser Sicht erwarten die Leute sinkende Preise und halten sich deshalb mit Käufen zurück. Gerade das aber, so die herrschende Meinung, würde einen weiteren Preisverfall verursachen und die Spirale der Depression nach unten drehen. Murphy hält das Argument dagegen, das wir in etwas anderer Form bereits beim Thema Deflation kennengelernt haben. Man denke sich, so Murphy, einmal eine Computerindustrie, in welcher die Regierung mit Regulierungsmaßnahmen eingreift, um Verbesserungen in den Betriebssystemen und bei der Prozessorgeschwindigkeit zu bremsen oder zu verbieten, weil sie die ständigen Preissenkungen in diesem Wirtschaftssektor verhindern will. Die Leute würden erst recht nichts kaufen. In Wirklichkeit kaufen sie, obwohl sie sicher sind, dass sie billigere und bessere Geräte bekommen würden, wenn sie noch lange warten würden. Es ist einfach unsinnig, das ständige Billigerwerden bestimmter Waren als Kaufhindernis zu betrachten. Man käme sonst zu einem völlig irrealen Szenario, in dem niemand jemals etwas kauft. Murphy zeigt an vielen Beispielen, wie grundfalsch die keynesianische und monetaristischen Theorien sind. Wenn, wie die Keynesianer sagen, höhere Ausgaben des Staates die Gesamtnachfrage wiederbeleben, warum haben dann die Ausgabenorgien von Hoover und Roosevelt Amerika nicht aus der Depression geholt? Die Keynesianer sagen, die Ausgaben hätten eben größer sein müssen. Damit wird einer falschen Theorie nur noch mehr Platz eingeräumt. Und zu Milton Friedmans Theorie, das Fed hätte damals zu stark gebremst, führt Murphy aus, dass das Fed gleich nach dem Crash des Aktienmarktes begonnen hat, die Märkte mit Liquidität zu fluten und die Zinsen auf niedrigst Rekordniveau zu senken. Außerdem zeigt ein Blick auf die Depression zwischen 1839 und 1843, dass die Zurückhaltung der Notenbanken kein Fehler war. Damals fiel das Geldangebot um 34% und die Großhandelspreise sanken um 42%. Wenn die Monetaristen recht hätten mit ihrer Aussage, die Weigerung des Fed, dem sinkenden Geldangebot in den frühen 30er Jahren entgegenzuwirken, habe die Depression verschlimmert, dann hätte die Depression, die 90 Jahre vorher stattgefunden hatte, nämlich von 1839 bis 1843, verheerend sein müssen. Das war sie aber nicht, sondern wurde relativ rasch und ohne große Schmerzen überwunden. in einer der großen Depressionen nur ein Jahrzehnt vorangegangenen Depression der Jahre 1920-21 waren die Resultate der finanzpolitischen Mäßigung sogar noch besser. Obwohl oder gerade weil die Präsidenten Wilson und Harding die Regierungsausgaben zurückfuhren, statt sie zu erhöhen, war jener scharfe Abschwung von 1920-21 so kurz, dass heute fast niemand mehr etwas von ihm weiß. Auf die heutige Situation angewendet ist Murphys Schlussfolgerung, dass die riesigen Stimulationspakete der Obama-Administration und andere Rettungsversuche die Misere ebenso wenig heilen werden, wie der New Deal die große Depression geheilt hat. Sie vergrößern hingegen die Gefahr, dass der auf dem alten New Deal aufbauende neue New Deal die amerikanische Wirtschaft vollständig in den Sand setzen wird. Was Murphys eigene Theorie zur Erklärung der großen Depression der 1930er Jahre anbelangt, liegt diese fast ganz in der Tradition der diesbezüglichen Ausführungen anderer namhafter Austrians. Zu nennen wären hier zum Beispiel der amerikanische Ökonom deutscher Herkunft Hans F. Senholz. Obwohl wir mit der Darstellung seiner Interpretation einige Ausführungen zum Kapitel Zyklen vorwegnehmen, sei sie nachfolgend kurz vorgestellt. Der spektakuläre Börsencrash von 1929 ereignete sich nach einer 5-Jahres-Periode bedenkenloser Kreditexpansion des Fed unter der Coolidge-Regierung. Nach einem deutlichen Einbruch der US-Wirtschaft im Jahr 1924 schufen die Banken des Fed-Systems um die 500 Millionen Dollar an neuen Krediten, welche im Gesamtbankensystem eine Kreditexpansion von über 4 Milliarden Dollar innerhalb weniger Monate auslösten. Während die unmittelbaren Wirkungen dieser Injektion an Geld und Kredit anfänglich wohltuend waren und den Abschwung von 1924 ausbügelten, war das Endergebnis verheerend. Es war nämlich der Beginn einer Geldpolitik, die konsequent zum Börsencrash von 1929 und der nachfolgenden Depression führte. Es war eine Art Start dessen, was als New Deal in die Geschichte einging. Die Kreditexpansion der Federal Reserve Bank von 1924 sollte unter anderem auch die Bank von England in ihrer Bemühung unterstützen, den Vorkriegswechselkurs des Pfundes aufrechtzuerhalten. Man wollte in einer gemeinsamen Anstrengung den starken US-Dollar und das schwache britische Pfund wieder auf ihren Vorkriegswechselkurs hieven, indem man in den Vereinigten Staaten eine Inflationspolitik betrieb und in Großbritannien eine Deflationspolitik. 1927 trat das Fed-System eine weitere Inflation los, mit dem Ergebnis, dass die umlaufende Geldmenge, Bargeld plus Sicht- und Kurzfristeinlagen bei Banken, zwischen Mitte 1924 und 1929 von 44,5 Milliarden US-Dollar auf über 55 Milliarden US-Dollar stiegen. Das Volumen des Hauptsektors der Hypotheken expandierte von knapp 17 Milliarden US-Dollar 1921 auf über 27 Milliarden US-Dollar 1929. Ähnliche Aufblähungen traten bei der Verschuldung der Industrie, des Finanzsektors und der Regierungen auf Bundes- und Landesebene auf. Diese Ausweitung des Geldes und Kredites war begleitet von rapide steigenden Immobilien- und Aktienpreisen. So explodierten zum Beispiel die Kurse der Eisenbahnaktien zwischen 1922 und September 1929 von 189 Indexpunkten auf 446 und die Kurse der Energielieferanten von 82 auf 375. Das machte den nachfolgenden Crash vom Oktober 1929 unvermeidlich. Inflation und Kreditexpansion bewirken immer Fehlanpassungen und Fehlinvestitionen in der Wirtschaft, die später wieder bereinigt werden müssen. Die künstliche monetäre Expansion senkt auch die Zinsen und setzt damit falsche Signale für die Entscheidungen von Unternehmen und Investoren. Sie glauben, die sinkenden Zinsen würden ein wachsendes Angebot an Ersparnissen anzeigen, was im Normalfall auch zutrifft, aber eben nicht, wenn die Zinssenkungen künstlich durch Zentralbankpolitik herbeigeführt werden. Der Zins ist dann ja kein vom Markt ermitteltes Signal, welches die tatsächlichen Knappheitsverhältnisse anzeigt, sondern Produkt eines politischen Befehls. Also nehmen die Unternehmer und Investoren neue Projekte in Angriff und bauen bestehende Kapazitäten aus. Der vom Easy Money ausgelöste Boom führt sie in die Irre, weil der vom Boom vorgetäuschte Bedarf in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist und die vermeintlich vorhandenen überreichlichen Ersparnisse ebenfalls nicht. Bei steigenden Preisen stellt sich irgendwann heraus, dass die Erträge die Kosten nicht mehr decken. Es setzt der die Fehlstrukturen bereinigende Prozess ein. Die Marktkräfte drängen zurück zu den wahren Kapital- und Ressourcenkosten, den wirklichen Relationen der Preise untereinander, vor allen Dingen der Preise der Kapitalgüter im Verhältnis zu den Konsumgütern, sowie zu den echten Bedürfnisstrukturen der Konsumenten. Der Absturz beginnt. Doch wäre die amerikanische Wirtschaft von 1930 nur in eine zwar scharfe, aber kurze Depression gefallen, wie schon 1920-21, die alsbald korrigiert gewesen wäre, wenn die Politik mit ihren hektischen Maßnahmen nicht eine zweite Phase eingeleitet hätte, nämlich die der großen Depression. Die Hoover-Regierung stemmte sich der Bereinigung mit allen Mitteln entgegen und verbot den Unternehmen, die Preise und Löhne zu senken. Sie griff zum Mittel des Deficit Spending, Staatsausgaben, die mit Neuverschuldung finanziert werden, und forderte die Kommunen auf, mehr Schulden zu machen und damit Kampagnen öffentlicher Arbeit zu starten. Über den von ihm organisierten Farm Board versuchte Hoover, die Preise von Weizen, Baumwolle und etlicher anderer Agrarprodukte hochzuhalten. Außerdem verhängte er zahlreiche Importrestriktionen. Das Smoot-Hawley-Tarifgesetz vom Juni 1930 hob die amerikanischen Zölle so stark an, dass es einem Importverbot für alle ausländischen Güter gleichkam. Das war in der Sicht der meisten Wirtschaftshistoriker der Hauptfehler jener Zeit und der Auslöser der schweren Depression. Die Maßnahme blieb nicht ohne Antwort bei den ausländischen Handelspartnern und löste weltweite Zollerhöhung und Importquotenregelungen aus, einen globalen Protektionismus. Überall in den entwickelten Ländern der Erde stieg die Arbeitslosigkeit in den Exportindustrien dramatisch. Der Aktienmarkt nahm die folgende Depression vorweg. Die Protektionisten dieser Welt haben noch nie verstanden, wie und warum Importrestriktionen und sogenannte Schutzzölle, Zollbarrieren zum angeblichen Schutz der heimischen Industrie, nicht nur anderen Ländern schaden, sondern auch der eigenen Wirtschaft. Und zwar auch dann, wenn die anderen Länder nicht mit gleicher Münze antworten und ihre Zollschranken nicht erhöhen. Ausländische Unternehmen können, grob gesagt, nur dann Waren importieren, wenn sie die dafür notwendigen Devisen durch eigene Exporte erlangen können. Fallen diese Exporte aus, so schwindet auch die Importmöglichkeit. So sanken denn auch die amerikanischen Exporte als Spiegelbild der sinkenden Importe von 5,5 Milliarden Dollar 1929 auf 1,7 Milliarden 1932. Zuvor hatte der US-Agrarsektor über 20% seines Getreides exportiert, 55% seiner Baumwollernten und 40% des Tabaks und vieler anderer Produkte. Als der internationale Handel mit dem Smoot-Hawley-Tarif-Act unterbrochen wurde, brach die amerikanische Landwirtschaft zusammen und trieb Tausende von Farmern in den Konkurs. Die Depression breitete sich auf den halben Erdball aus. Die Hauptgläubiger der amerikanischen Farmer waren die ländlichen Banken. Mit dem Kollaps des Agrarsektors schlossen auch diese ihre Tore. Allein in den 7 Monaten zwischen August 1931 und Februar 1932 gaben rund 2000 Banken mit Einlageverbindlichkeiten von über 1,5 Milliarden Dollar auf. Das war damals noch sehr viel Geld. Die übrigen Banken wurden gezwungen, ihre Geschäftstätigkeiten drastisch zu reduzieren, was wiederum schlimme finanzielle Auswirkungen bei Millionen von Kunden hatte. Überall auf der Welt lösten die schweren wirtschaftlichen Probleme und die amerikanischen Rundumschläge einen neuen Nationalismus aus. Österreich und Deutschland zum Beispiel stoppten ihre Auslandszahlungen und froren große englische und amerikanische Kredite ein. Als England schließlich seine Goldzahlungen im September 1931 einstellte, waren auch die USA massiv betroffen. Die Folgewirkungen in den Unternehmens- und Bankbilanzen sowie auf den Wertschriftenmärkten breiteten sich lawinenartig aus. Die Hoover-Regierung aber hatte nichts Besseres zu tun, als sich selber von aller Schuld reinzuwaschen und die amerikanischen Geschäftsleute und Spekulanten für das Desaster verantwortlich zu machen. Die Politik verschlimmerte die Situation unaufhörlich mit Serien von Maßnahmen, die sich letztlich alle als schädlich und kontraproduktiv erwiesen. So hatten beispielsweise die Preisfixierungen bei den Agrargütern höhere Ernten zur Folge, was die Preise trotz Verboten eher noch weiter nach unten trieb. Die Arbeitslosigkeit stieg unaufhörlich. In dieser dunklen Stunde menschlicher Not und Qual, schreibt Hans Senholz, holt die Zentralregierung zum finalen Schlag aus. Der Revenue Act von 1932 verdoppelte die Einkommensteuer und verursachte damit den schärfsten Anstieg der Steuerlast in der amerikanischen Geschichte. Auch die Körperschaftssteuer und die Immobiliensteuer, die Automobil- und Telefonsteuer, die Schenkungs- und Schecksteuer. Alles wurde drastisch erhöht, sogar die Postgebühren. Als sich die Einzelstaaten und Kommunen ebenfalls mit sinkenden Einnahmen konfrontiert sahen, erhoben auch sie neue Abgaben. Die bestehenden Steuern und Abgaben wurden angehoben und neue zusätzlich eingeführt. Insgesamt brachte das eine glatte Verdopplung der gesamten fiskalischen Last der Bürger mit sich. Allein schon dieser Schlag, so Senholz, hätte jede Volkswirtschaft in die Knie gezwungen und belegt, wie dumm die weit verbreitete Behauptung ist, die große Depression sei eine Konsequenz der wirtschaftlichen Freiheit gewesen. Doch sogar mit solchen aberwitzigen Schlägen wäre die amerikanische Wirtschaft alsbald fertig geworden. Der Marktwirtschaft wohnt die wunderbare Fähigkeit inne, fast alle Hindernisse zu überwinden. Mit Preis- und Kostenanpassungen, unternehmerischer Effizienz und Arbeitsproduktivität, neuen Ersparnissen und Investitionen tendiert der Markt dazu, das Gleichgewicht wiederherzustellen und den Dienst an den Konsumenten wieder aufzunehmen. Er hätte auch die Hoover-Interventionen alsbald überwunden, wären da nicht neue Hineinpfuschereien auf ihn zugekommen. Als nämlich Franklin D. Roosevelt zur Präsidentschaft gelangte, bekämpfte auch er die Wirtschaft mit allen Mitteln. Anstatt die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sein Vorgänger errichtet hatte, fügte Roosevelt neue hinzu. Er raubte den Amerikanern ihr privates Gold und wertete danach den Dollar um 40% ab. Mit dem National Recovery Act und der damit errichteten National Recovery Administration mischte er sich in die Preisbildung ein, in die Lohnsätze und Arbeitszeiten, bis hin zum Verbot der Jugendarbeit. Es war der naive Versuch, mit verordneten Lohnerhöhungen mehr Kaufkraft zu schaffen. Aber die mit den höheren Löhnen und kürzeren Arbeitszeiten steigenden Kosten der Unternehmen wirkten natürlich als Gegenmittel gegen die Erholungsversuche der Wirtschaft. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes stieg die Arbeitslosigkeit nochmals drastisch an. Speziell der Süden des Landes litt schwer unter den Mindestlohnvorschriften, durch die eine 500.000 Afroamerikaner ihren Job verloren. Auch Roosevelts unsinnige Eingriffe in den Agrarsektor machten alles noch viel schlimmer. Mit dem First Agricultural Adjustment Act wurden die bebauten Flächen reduziert und Ernten auf dem Feld zerstört, sowie die Farmer für die Nichtbearbeitung ihrer Felder bezahlt. Um die Irrsinnsprogramme finanzieren zu können, wurden die bereits notleidenden Industriebetriebe mit einer neuen Steuer belegt. Processing Tax. Die Wirtschaft, die sich zuvor ein wenig erholt hatte, wurde ab Juli 1933 wieder scharf nach unten gerissen. Als die Planwirtschaftler in der US-Regierung merkten, dass ihre Pläne nichts fruchteten, sondern nur Schaden anrichteten, verschrieben sie einfach höhere Dosen des staatlichen Geldpumpens. In seiner Budgetrede vom Januar 1934 versprach Roosevelt Ausgaben in Höhe von 10 Milliarden Dollar, obwohl seine Einnahmeerwartungen nur 3 Milliarden betrugen. Aber auch das ging schief. Die Ankündigung des Ausgaben- und Verschuldungsprogramms erzeugte eine Panik an den Bondmärkten, was wiederum neue Zweifel am amerikanischen Geld- und Bankenwesen aufkommen ließ. 1933 wurden die oberen Einkommensschichten mit noch höheren Steuern belastet und 1934 wurden die Sätze nochmals angehoben. Die Vermögensteuern wurden auf das höchste Niveau der gesamten Welt hochgeschraubt. 1935 erfolgten weitere Anhebungen der Vermögen- und Einkommensteuersätze. 1935 und 36 kam endlich ein wenig Hilfe. Das oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten erklärte den National Recovery Act und den Agricultural Adjustment Act als verfassungswidrig. Das reduzierte in der Folge die Arbeitskosten und steigerte die Produktivität, weil Anpassungen auf den Arbeitsmärkten wieder zugelassen wurden. Auch verringerte es die Steuerlast des Agrarsektors und stoppte endlich die sinnlose Zerstörung von Ernten. Die Arbeitslosigkeit begann zu sinken. Die Zahl der Arbeitslosen fiel von 12,4 Millionen auf 9,5 Millionen 1935 und auf 7,6 Millionen 1936. Doch war diese vom obersten Bundesgericht ausgelöste Erleichterung nur von kurzer Dauer. Die Planwirtschaftler in Washington wollten vor der anstehenden Wahl ihre Gottgleichheit demonstrieren. Mit dem National Labor Relations Act wurde die Gewerkschaftsmacht so gewaltig erweitert, dass den Arbeitgebern fast jede Entscheidungsfreiheit genommen wurde. Die Folgen zeigten sich gleich nach dem Wahljahr 1936. Die Gewerkschaften zwangen Millionen von Arbeitern zur Mitgliedschaft und organisierten Boykotte, Streiks, Firmenbesetzungen und schiere Gewaltaktionen. Die Folgen waren absehbar. Die Arbeitsproduktivität sank und die Löhne wurden nach oben getrieben. Die wirtschaftlichen Kräfte erlahmten erneut und die Arbeitslosigkeit stieg wieder auf über 10 Millionen. Trotz massiver Regulierungen der Aktienmärkte durch die wiedergewählte Roosevelt-Regierung fiel die Börse von August 1937 bis März 1938 um fast 50%. Die Liste der New Deal-Idiotien ließe sich noch lange fortsetzen, mit neuen Eingriffen in die Arbeitsmärkte, mit Mindestlöhnen, Arbeitszeitverkürzungen und Überstundenregelungen, mit Regulierungen bei den Unternehmensgewinnen und Dividenden und so weiter und so weiter. Doch soll hier ein Halt gesetzt und nur noch erwähnt werden, dass die monetäre Inflationierung durch die Roosevelt-Regierung und ihren willfährigen Arm, das Federal Reserve, zwischen 1934 und 1941 gewaltig war und dass die Erholung der amerikanischen Wirtschaft aus der Depression im und nach dem Zweiten Weltkrieg keinesfalls dem New Deal zuzurechnen ist, wie das inzwischen zum Dogma geworden ist. Das krasse Gegenteil ist zutreffend. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass all das Geschehen nicht allein den damals Regierenden in die Schuhe zu schieben ist. Die amerikanische Bevölkerung war mit den meisten Maßnahmen durchaus einverstanden, ja begrüßte und forderte sie sogar. Auch war die Saat der ideologischen Verblendung und der planwirtschaftlichen Anmaßung schon zuvor von Wissenschaftlern und akademischen Lehrern ausgestreut worden, die der amerikanischen Tradition des Privateigentums und des privaten Unternehmertums feindlich gesinnt waren. Planwirtschaft und Sozialismus aber, was muss noch alles geschehen, bevor eine hinreichende Zahl von Leuten in maßgeblichen Stellungen es begreift, führen immer und überall und wieder in den Zusammenbruch und in unsägliches Elend, auch wenn eine so große und mächtige Nation wie die USA sich ihrer Instrumente bedient. Wir werden es heute und morgen wieder erleben.